Kerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.

house music. Hallo, Andreas Kramer hier aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Liebe Eltern, die Sommerferien sind schon wieder vorbei. Morgen beginnt die Schule und vielleicht haben auch Sie einen ganz besonderen Gruß an Ihren Nachwuchs. Ja, zur Motivation für das neue Schuljahr. Schicken Sie uns gern eine Sprachnachricht über WhatsApp oder schreiben Sie über unsere Homepage, klicken Sie radiokiepenkerl.de. Und all Ihre Grüße, Ihre Motivationsgrüße zum neuen Schuljahr gibt's dann morgen früh ab 6 hier bei Radio Kiepenkerl. Ich habe hier ein Auto auf der Rampe, dafür brauche ich einen Kühlmittelflansch. Wo haben wir denn so ein Teil? Mensch, da merkt man, dass du noch im ersten Lehrjahr bist. Sowas haben wir nicht. Dafür gibt's doch 1, 2, 3 Autoteile. Da besorgen wir jedes Teil, wenn wir es brauchen. Und die haben dann alles da? Die haben wahrscheinlich sogar einen Fluxkompensator auf Lager. 1, 2, 3 Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Markenersatzteile zu Discounterpreisen. Für Profis und Private. Linnertstraße 11 in Dülmen. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. ist mehr Abwechslung. the ship, all of my pain plan. Baby, strap on your seat and get ready to go. You know I've been feeling be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl both work this pole. I think I'm bipolar. Somebody and bigger than life. 50 bottles of luminous, I'm Perry, I pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me, you fixing, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's toast to a new day approaching, 80 million is the roller coaster. Want the recipe to this good potion, I got that melody soaring like vultures. Till I told ya, I feel my cup running over. Tomorrow I might be sober, but tonight I'm mucho me ayudó. Eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada.